niemanden binden. Sicher engt man manchmal an, wenn man kann durchs Leben gehen. Aber ich glaube, es ist der richtige Weg. Die Zeit ist frei, sich zu entscheiden. Die Zeit ist frei, Tag auszugehen. Die Zeit ist frei, sich zu entscheiden. Die Zeit ist frei, sein Leben zu verstehen. Entscheiden, was du willst, Verlierer oder Sieger sein. Wichser gibt es schon genug, zieh das doch endlich ein. Die Zeit ist frei, sich zu entscheiden. Die Zeit ist frei, Trag auszugehen. Die Zeit ist frei, sich zu entscheiden. Zeit ist frei, sein Leben zu verstehen. Zeit ist frei, sein Leben zu verstehen.